wir tauchen nach Tränen. Wir haben keine Fahne, nur den Wind in schwarzen Segeln, getragen von Gezeiten und dem Atem des Lebens. Schiffsmann sein und Schutzpatron auf der Lenk.